Und Allah mehrt denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung. Das Bleibende aber, die rechtschaffenen Werke, sie sind bei deinem Herrn besser in der Belohnung und besser als Rückkehr. Was meinst du wohl zu demjenigen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, mir werden ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben? Hat er etwa Einblick in das Verborgene gewonnen? Oder hat er vom Alabama eine Verpflichtung entgegengenommen? Keineswegs. Wir werden aufschreiben, was er sagt, und ihm die Strafe noch verlängern. Und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommt. Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, damit sie ihnen zu Macht gereichen. Keineswegs. Sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen und werden ihnen Gegner sein. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreizen? So wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Wir zählen ihnen schon die Tage ab. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Alabama versammeln und die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke zur Hölle treiben, verfügen sie nicht über die Fürsprache, außer demjenigen, der vom Alabama eine diesbezügliche Verpflichtung entgegengenommen hat. Und sie sagen, der Alabama hat sich Kinder genommen. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brechen davon die Himmel auseinander, und beinahe spaltet sich die Erde, und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen, dass sie dem Alabama Kinder zuschreiben. Es ziemt dem Alabama nicht, sich Kinder zu nehmen. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Alabama anders denn als Diener kommen können. Er hat sie erfasst und sie genau abgezählt. Und sie alle werden zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen. Gewiss, denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird der Alabama Liebe bereiten. Wir haben ihn eigens leicht gemacht in deiner Sprache, damit du durch ihn den Gottesfürchtigen frohe Botschaft verkündest und durch ihn hartnäckige Leute warnst. Und wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Nimmst du noch irgendjemandem von ihnen wahr? Oder hörst du von ihnen noch den geringsten Laut?